eine Sache, die da in der Nähe liegt. Ja, der fand ich auch richtig begeistert. Ja, ich finde Kreisverkehre ja bescheuert. Ja, genau. Und als kleine Information nochmal, ich glaube, der liegt nicht auf dem Kreisverkehr, der liegt jetzt daneben. Ja, tut er. Aber die Koordinaten haben vorher, ich glaube, auf den Kreisverkehr gezeigt, auf der Verkehrsinsel. Ich glaube, der ist mittlerweile sogar dicht oder irgendwie, was war da? Also ich glaube, ich habe den wegen Nor geschmissen, also das war mir alles so blöd. Also ich habe den nur gesehen, habe gesagt, hier kannst du, doch, du fährst davor so einen Feldweg rein. Kann sein, also. Und aber guck, X-Files sind echte Qualitätscaches. Die anderen kenne ich jetzt nicht, aber den da mach, wenn du den noch nicht hast. Der ist wirklich, also das Versteck ist echt klasse. Aber richtig klasse. Vor allem, ich kenne den ohne, das ist ja ganz cool. Den könnte ich ja über WhatsApp dann mal anhören. Scheiß Cache, kennt den irgendeiner. Okay, den mache ich nochmal. Ja, also aber den habe ich definitiv nicht gemacht. Aber ist wirklich schön. Aber dieser Transwarp, hier, da steht nämlich auch Wendisch Ewan, das ist alles irgendwie, kommt mir so bekannt vor. Ja, mir auch. Da war ich mit der Bundeswehr damals zum Unoffiziersausbildung. Ich kenne auch die Erde genau. Also die Fuchslöcher und so. Ja. Habe ich da auch alle ausprobiert. Naja gut, da haben wir ja wieder eine schöne Cache-Empfehlung, Kind. Vielleicht, ich sollte sowieso wieder mal cachen. Ich finde es so entspannt. Sag ich immer wieder. Ich werde morgen mit Heike wahrscheinlich tatsächlich in Hamburg mal einen Where I Go machen. Mit Boot. Nee, ich nicht. Klang richtig gut. Mit Boot. Ja, mit also so mit Fähre muss fahren. Mit Fähre. Ich hoffe, das funktioniert. Also du musst wohl mit der Fähre fahren und der folgt dann irgendwie, also du, das ist ziemlich breit gesetzt, so dass das auch passt. Ja. Keine Ahnung, ich probier's mal aus. Fand ich ganz interessant. Ja, hier im Hamburger Hafen direkt. Das ist, wie weiß ich, weiß nicht, wie der heißt jetzt. Aber für alle Besucher übrigens, man kann Hamburg auch mit der Fährverbindung, ich glaube auch der HVV, ja, erkunden. Man steigt einfach in die Fähre rein, zieht sich ein Ticket für wenig Geld. Ich glaube, die fahren nicht mehr im Kreis. Das wollten sie irgendwie, genau das wollen sie nämlich verhindern, auch wenn das noch funktioniert. Da wäre ich ganz vorsichtig mit. Ja, wenn sie nicht mehr im Kreis fahren, dann steigst du irgendwo aus und steigst dann in die nächste Fähre wieder ein. Ja, aber irgendwas haben sie da, wollten sie da machen, hatte ich gelesen. Das gefiel ihnen nicht so gut. Hafenrundfahrt heißt der, genau. Den werde ich mir morgen mal wollen sie das wieder, also aktuell geht es noch und das ist eigentlich eine schöne Sache. Selbst wenn ihr einfach mal übersetzt von, wie heißen diese Werbefilme? Scholz & Friends oder wer ist da in der Hafen City? Da ist dieser Anleger dahinter. Die Freezers führen übrigens 3-1 gegen die kleine Schwester aus Berlin. Gott. Schön. Wenn mal rübersetzt auf die andere Seite, ist schon ein Erlebnis. Ich fahre übrigens umsonst. Wieso? Heike. Hast du einen Schwerbehindertenausweis? Heike hat Profikart. Ach so. Wie heißt die? Profikart. Kennst du die nicht? Nee. Ist so eine Monatskarte. Ah, nee, das ist eine Jahreskarte. Da zahlt dann der Arbeitgeber irgendwie 10% oder ich keine Ahnung. Also die kostet wohl 90 Euro und vielleicht so bis zu 10 Euro bezahlt dann der Arbeitgeber und dann hast du so eine Jahreskarte, mit der darfst du am Wochenende einen Erwachsenen und drei Kinder oder so umsonst mitnehmen. Ich merke gerade, was ich für eine abgewichste Sau bin. Du sagst, du fährst umsonst und ich denke gleich wieder, du hast einen Schwerbehindertenausweis. Nee, komm darauf, eine Ghetto-Faust. Ich hätte. Das reicht. Ich hätte Heikes Rentenausweis nehmen können. Nee. Ja, also das ist nochmal eine kleine Reiseempfehlung, die wir ja auch gerne mal. Genau, Profi, siehst du da, schon. Profi Großkunden. Profikart Großkunden, genau. Profikart Großkunden. Mhm. Können nur Firmen das für ihre Angestellten machen. Das ist ganz praktisch, da kann sie einen mitnehmen und so. Ich sage, ich finde den HVV gar nicht so teuer und so schlimm. Also eigentlich passt das schon ganz gut da. Mhm. Ja, jetzt habe ich, guck mal, 2 Stunden, 2 Minuten. Wollen wir das nochmal durchdiskutieren mit unserem Hörer-Event? Ach, das wollten wir nochmal ansprechen, ne? Ja. Genau. Wir brauchen es ja noch nicht an die 2 Stunden halten, weil wir ja bei MixLR noch diese Schonfrist haben. Wir können auch jetzt, tschüss. Nee, also ehrlich, das mache ich nicht alle eine Stunde irgendwie unterbrechen. Das ist mir nicht, sorry. Manche Podcasts machen ja, das. Ja, weiß ich. Ich finde das komisch. Und manchmal wird auch Zeit verkauft. Wir haben noch Zeit über. Die kannst du ja auch anderen Podcasts geben. Echt? Ja. Ja, können sie. Also kann ich auch akzeptieren. Wenn man da nicht so viel Geld reinstecken will, kann ich das absolut verstehen. Also ist wieder falsch ausgelegt. Aber ich habe da keine Lust zu. Das ist mir, weiß ich nicht. So, Hörer-Event. Wir haben so gedacht, wir könnten vielleicht dieses Hörertreffen, hat uns beiden zumindest so gut gefallen, als wir das da in Tippi-Tappi-Tuppi gemacht haben. Und wahrscheinlich werden wir wohl auch beide auf dem, hieß das jetzt genau? Ja, ich gucke gerade. Zwischen den Meeren? Nee, das zwischen Im Wasser, den Meeren, unter Wasser? Mega am Meer in Bremerhaven. Mega-Meer in Bremerhaven, genau. Irgendwann Juno. 19. und 21. Juni, ja. Und bis 21. genau. In 2015. Das ist von uns nicht so weit weg, sagen wir ja, uns einfach mal. Genau. Also ich habe tatsächlich ein Hotel gebucht, also ich werde auf jeden Fall hinfahren und bin auch die 3 Tage komplett da. Ich kann das mit einer Tagesreise verbinden. Genau, und falls da überhaupt mein Interesse ist, ja, jetzt sieht das aus, wenn wir wieder um Kommentare betteln, aber es ist der einzige Weg, dann schreibt das mal in die Kommentare rein, ob da überhaupt so ein gewisses Interesse wäre, weil dann müssen wir uns ja auch überlegen, dann müssten wir irgendwie gucken, wo wir da... Wo setzen wir uns hin, genau. Ja, das ist gar nicht so einfach, so mal eben hinfahren ist auch nicht ein Stück. Ist naja, schon. Das ist, vielleicht gibt es ja auch einen vor Ort, der da mal gucken könnte, aber egal, das ist ja erstmal zweitrangig, da werden wir schon eine Möglichkeit finden. Aber erstmal hätten wir gerne so ein bisschen so eine Resonanz, ob das überhaupt von Interesse wäre oder ob jetzt alle sagen, nee, das erste war so scheiße, da wollen wir nicht nochmal hin, keine Ahnung. Ich habe die beiden jetzt live gesehen, ich erhole mich genau, immer noch. Genau, das reicht, jetzt gucke ich, jetzt höre ich sowieso schon nicht mehr. Seitdem bin ich in Behandlung. Stimmt. Das war übrigens auch so schön bei diesem Event. Die Behandlung? Ne? Ja, die Behandlung, wir hatten ja auch jemanden, der hat behandelt auf der Live-Strecke. Die alle mal zu sehen. Du hast sie wirklich die verschiedensten Nicks einfach mal zuordnen können. Und das Schöne ist ja, die wussten alle nicht, wer ich bin, weil im Dunkeln liest du solche Karten, ja, also so solche Namenskarten ja sehr schlecht. Ich musste sie aber alle anleuchten, weil ich sehen musste, ob sie sich eingetragen haben. Und da gibt's echt Leute, da dachte ich, hey, ach, die gibt's wirklich. Ich guck mal gerade, wo das ist. Das ist ja tatsächlich direkt am Ferrari-Girl sollen wir mal ansprechen, die kennt sich da aus. Ich folge ihr jetzt nicht mehr. Hast du sie irgendwie im Twitter oder so? Ich folge ihr nicht, wer ist Ferrari-Girl? Ich glaube, die wird auch genug zu tun haben. Die ist, glaube ich, in der Orga mit drin. Also das ist, glaube ich, nicht die richtige, wenn die vor... Das ist in der Nähe des Schifffahrtsmuseums. Also ich meine nicht da... Bremen und Bremerhaven ist mir jetzt nicht so unbekannt. Ah. Andererseits möchte man natürlich jetzt auch nicht da das Restaurant, was da 20 Meter entfernt ist, nehmen. Da sitzen ja alle. Ne, da gibt's keins übrigens. Ja, irgendwo ein Café in der Nähe. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass wir mit ich würde mal sagen, 20 Mann maximal. Ach so, das ist aber so weit ist das nicht, weil da ist ja in der Nähe das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Polarstern, heißt der Eisbrecher so, oder was da liegt? Ne, die liegt hier in Harburg, glaube ich, die Polarstern. Dann irgendwas anderes liegt da, da liegt ja alles so rum. Und da in der Nähe, genau, bei der Hochschule, da gibt's auf jeden Fall was. Naja, da suchen wir uns irgendwas raus. Das ist ja erstmal der zweite Schritt. Erstmal müssen wir jetzt mal eine Resonanz kriegen. Wenn kein Mensch sagt, der will dahin, dann brauchen wir uns gar nicht groß verplanen. Außerdem haben wir immer noch eine Alternative im Pad. IKEA Smallland, aber das haben wir am Wochenende nicht offen. Dann gehen wir zu McDonald's. Ja, wenn so gut, wenn das nicht offen ist, dann können wir doch viel besser da rein, haben wir viel mehr Platz. Dann gehen wir bei McDonald's auf den Kinderspielplatz da. Setzen wir uns alle rein. Ja, also da werden wir schon irgendwas finden. Das genau, da ist so. Das Hansa-Carré. Da gibt's auf jeden Fall irgendwas. Da gibt's ein U-Boot. Das ist doch gut. Ja, ein U-Boot. Das sollte man sich aber auch mal anschauen. Da kann man, ich glaube, reingehen. Besichtigung, ja, kostet Geld. Versenken sie uns. Achso, ich dachte, da kann man rein und sitzen. Und wenn man da drin ist, das ist ein ganz doofes Gefühl. Weil wo du reingehst, erstmal alles normal. Aber irgendwann, wenn du dir das dann so mal bewusst wirst, kriegst du echt so ein bisschen, also ich jedenfalls habe so ein bisschen Platzangst bekommen. Hey, sowas habe ich. Ich sehe gerade, das ist ein optimaler Vorschlag. Dönerbude, Checkpoint Ali. Nee, Döner jetzt nicht mehr. Also Döner bin ich irgendwie durch. Ich sollte vielleicht mal Will Attent locken, oder? Ich habe, glaube ich, schon. Ich weiß es gar nicht. Also buchen kann man ja noch nichts. Das wird wohl erst im Frühjahr kommen. Hat ja auch noch Zeit, von daher. Aber ist doch eigentlich scheißegal, ob ich Will Attent locke oder nicht. Das Logbuch muss selbst wenn das... Das ist sowieso auch immer... Also dieses Will Attent ist für die ganz gut, damit sie wissen, wie viele in etwa kommen. Naja. Aber ja... Ja, aber... Die wissen, da kommt eine Menge. Ja, hat sogar schon einer attended, sehe ich gerade. Einer hat schon gelockt. Einer findet sich immer, ja, das ist okay. Nein, aber ich meine, da wird es ja später sowieso. Also du musst ja früher dann irgendwann buchen, was du da, ich weiß gar nicht, kostet ja irgendwie 5 oder 7 Euro oder irgendwas. Und musst ja vielleicht auch gucken, ob du irgendwas da noch besuchen willst. Das werde ich nicht machen. Ich fahre zu sowas eigentlich immer hin, um mich zu unterhalten. Ich will da keine Workshops oder keine Ahnung was. Die haben sogar geschrieben, bitte lockt Will Attent und gebt mit Anzahl mit wie viel Personen. Da liest doch dich jemand alle Logs und das sind mittlerweile 1300. Und rechnet ja, die kommen Personen ja nacheinander weg, das geht ja noch. Am Freitag ist gemütliches Eintreffen, Ankommen, Zusammensetzen genau. Und Quatschen. Naja. Ich kann ja auch am Samstag kommen. Da ist dann Spielen, Shoppingmeile, Ja, Führung, Schiffsausflüge. Das wissen natürlich, das sollten wir vorher sagen, weil wenn ihr da auf einem Schiffsausflug ist, dann bringt es nicht wirklich viel. Ja, da müssen wir uns angucken, wenn im Frühjahr die Zeiten kommen. Aber wie gesagt, das ist ja der zweite Schritt. Also erstmal, wie gesagt, müssen wir erst mal sehen, ob überhaupt Interesse da ist. Ich denke, wir machen es am Samstag. Ja, wenn schon. Ja. Das sowieso. Also wenn, auf jeden Fall den Samstag. Und wenn, müssen wir gucken, wie das zeitlich passt. Und wenn nicht, rocken wir es einfach so. Ja, brechen wir das ab und machen nur einen Dirt. Nein, wir werden schon was finden. Also da mal was zu schreiben, ob ihr dazu überhaupt Lust habt. Wenn wir da nicht keine 3-4 Leute zusammenkriegen, brauchen wir sie machen. Hier, Reclaimer sagt gerade, die haben ein Boot, der Lok zählt. Das sagen sie, aber Boot ist in Wirklichkeit, oder Bot ist in Wirklichkeit der Nickname von... Wollte ich gerade sagen, das ist vermutlich... von Mike, und er zählt die alle händisch. Irgendeiner aus dem Orga-Team, der so mal das mitschreiben muss. Siehst du, guck mal, der sagt auch, dass die Polarsterne liegt. Guck mal, die Meinung da finde ich gar nicht so abwegig. Das ging mir auch schon mal so. Wenn man einen Willetent bei Megas lockt, dann wird man nur mit scheiß Announcements vollgespammt. Ja, das ging mir genau mit München so, dass das irgendwann schon anfing zu nerven, diese ganzen Dinger, die da kamen. Also da habe ich auch so gedacht, hätte ich mal lieber nicht da Willetent gelockt. Das wäre mir echt, weil das, ja, hätte ich mir Regel aussortieren können. Aber ich finde dieses Announcements, die werden auch so flutartig genutzt mittlerweile. Das ist also die Kommentare sind auch wieder gut. Der eine, das ist direkt am Zoo. Was willst du jetzt uns damit sagen? Und den anderen finde ich aber auch geil. Wir treffen uns alle im ollen U-Boot. Es wird dann scheiße eng werden. Naja, das macht doch nichts. Dann rubbeln wir uns alle aneinander. Also und dann fahren wir weg. 2:10. Ich glaube jetzt, diese 2:05. Wir haben mal 5 Minuten Vorspann gehabt. Haben wir noch Themen? Nö. Wir haben noch Themen, aber wir müssen jetzt auch mal Schluss machen, sonst springen wir die ganzen Themen durch. Ich hatte auch überlegt, so Istanbul, aber damit mehr darauf einzugehen, das lohnt sich nicht. Dafür haben wir einen Artikel. Ach, eins haben wir noch, das können wir zumindest mal dazu sagen. Das hat er zwar im Artikel schon geschrieben. Wir haben jetzt einen Ghostwriter, also einen neuen Mitarbeiter. Wir verdienen so viel, der muss ja irgendwo untergebracht werden. Ich muss immer in diesen Film, kennst du den Film Ghostwriter? Ja. Du weißt, was da am Ende passiert. Ja, nein, also ernsthaft, wir haben uns jetzt, wir hatten ja rumgefragt und es haben sich ja so viele, nämlich insgesamt einer gemeldet und den haben wir jetzt verpflichtet, der ist jetzt in Ketten hier im Keller angebunden und der muss jetzt ab und zu mal Bericht über Cashen schreiben. Also nicht wundern, wir haben einen neuen dazu, der schreibt erstmal unter Pseudonym, ob und wann und ob er überhaupt sich jemals zu erkennen geben will, muss er selber wissen, das ist seine Sache, aber da gibt es jetzt auch keine Vorschriften für ihn. Der schreibt so, wie er Lust hat. Wir gucken, wie es ankommt. Der kann sich eigentlich nie zu erkennen geben. Weil wenn du als Reviewer dich zu erkennen gibst, das wäre doof. Dann würden sie immer gleich sagen, dann, weißt du, dann ist er gleich parteiisch. Das kann er eigentlich nicht. Der wird immer dieses Pseudonym beibehalten müssen. Nein, also eine andere Meinung, eine andere Sicht, glaube ich nicht, das Verkehrteste. Und wir beide haben den Peil immer ein bisschen dünn beseelt, nur da. Ja, mit den Cash-Runden. Aber den Norden wäre auch noch ein. Ja. Sonst kriegt er halt kein Gehalt. So. Okay. Ja, achso, jetzt muss ich ja wieder. Oh, du musst das abspannen. Oh, ja, ich versuche die ganze Zeit zu überbrücken. Achso, deswegen. Ich muss ja unser Lied zum Abschied spielen. Ich mache ja noch so ein Lokum auf. Ich könnte das eigentlich auch mal singen, ne? Das Lied zum Abschied. Ne? Ich glaube, dann haben, wenn ich das am Anfang schon mache, haben wir keine Hörer mehr. Ist auch scheiße. Ach. So, ich muss das Passwort eingeben. Und. Din, din, din, din. Mandel? So, jetzt müssen wir alles aushaben. Außer wir nehmen jetzt natürlich. Nee. Auch Heike gebe ich ein. Das ist doch gut. Ja. Ich esse sie nicht. Boah. Die schmecken gut. Das ist jetzt übrigens Mandel. Oh, das muss man mögen, ey. Das ist nicht mein. Letztens. Schönes Wochenende? Achso. Sitze ich mit Krümel so am Tisch. Und ich schneide mir gerade so eine Zitrone. Für was habe ich. Achso, ich wollte mir eine Zitrone ins Wasser pressen. Ja. Wollte die Zitrone haben. Denke ich mir, cool. Dann kannst du ja dieses Video nachspielen, wo sie so zippt. Also, beißt in die Zitrone und finde das geil. Echt? Das ist ja echt selten. Zwischendurch hat sie mal kurz gezittert. So. Aber im Großen und Ganzen Die kommt voll nach mir. Ich habe mir letztens auch so einen Matjes-Salat geholt. Und Matjes ist nicht jedes Mal eine Sache. Das kann man so sagen, ja. Fand die auch toll. Die hat meinen ganzen Matjes-Salat gegessen. Naja, Geschmack kann sich aber auch noch ändern. Ja, in Kindheit ist es ja so. Ach so, ich wundere mich, warum ich das nicht rüberkopieren kann. Wir nehmen ja auch noch kurz eben drauf ein Stück. Was haben wir eigentlich für ein Problem mit MixLR die ganze Zeit? Nee, das war das erste Mal mittendrin, dass er einmal nicht mehr übertragen hat. Nee. Das, keine Ahnung. Das hatten wir letztes Mal auch. Da gab es auch diese Aussetzer und diese Probleme. Du erinnerst dich? Da haben wir, ich drück mal auf Stopp jetzt, das reicht ja auch für heute. Ich bin jetzt auch ganz sabbelig. Halt.